Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Es klang verlockend, wenn das deutsche Gesundheitswesen erst einmal digitalisiert ist, sollte alles besser werden. Keine Doppeluntersuchungen mehr, lebensrettende Daten immer abrufbar, gute Versorgung auch auf dem Land. Doch die Realität sieht bislang ganz anders aus. Die elektronische Gesundheitskarte, ein Milliardengrab, Krankenhäuser und Arztpraxen offline. Warum das so ist, aber nicht so bleiben darf, hat Philipp Banse untersucht. Ja, guten Morgen, Philipp Banse ist hier. Sagen Sie, ich habe eine Frage. Ich war im Februar 2013 bei Ihnen 2-3 Wochen im Krankenhaus und suche nach den Unterlagen, also weil ich da mal so ein paar Sachen nachgucken wollte. Anruf bei einem Berliner Krankenhaus. Ich war dort vor Jahren mal operiert worden und war danach einige Tage in einem recht kritischen Zustand, den ich ungern noch einmal erleben würde. Mich würde vor allen Dingen interessieren, ich bin damals mit Antibiotika behandelt worden und ich glaube, die Ärztin hatte damals gesagt, dass so einige dieser Antibiotika nicht sofort oder gar nicht funktioniert hätten. Und mich würde natürlich interessieren, welche Antibiotika das waren, so falls in Zukunft mal irgendwas sein sollte. Meine Krankenkasse weiß nur, wann ich wo gelegen habe und was die Diagnose war, sagt die Frau an der Hotline. Auch im Arztbrief an meinen Hausarzt stünde nichts über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit bestimmter Antibiotika, erklärt mir die Arzthelferin freimütig am Telefon. Die Sekretärin des Chefarztes im Krankenhaus ist ebenfalls hilfsbereit. Ich muss nur Name und Geburtsdatum nennen, schon liest sie mir aus meiner Krankenakte vor. Können Sie mir die irgendwie geben, raussuchen? Klar, sagt sie, das geht. Ja, eine Kopie kann ich kriegen, ja? Allerdings nicht umsonst. 50 Cent pro A4-Seite soll ich zahlen, ja? Denn die Akte liege ja nur noch auf Mikrofilm vor und der müsste erst zu einer externen Firma geschickt werden, damit diese dann alles auf Papier ausdrucken kann. Und nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt könne so eine Akte auch schon mal recht dick sein und, naja, sowas geht dann auch nicht von heute auf morgen. 4 Wochen würde das dauern, ja? Aber vielleicht reichen ja auch 1-2 Seiten, wenn es nur um die Wirkung bestimmter Antibiotika geht, sagt die Sekretärin. Sie wolle mal den Chefarzt fragen. Ich soll mich noch mal melden. In 3-4 Tagen. Die Gesundheitswirtschaft gehört zu den am wenigsten digitalisierten Branchen in Deutschland, klagt die scheidende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris. Die Folgen sind nicht Geldmangel oder schlechtes Wachstum. Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen und Apotheken setzen jedes Jahr weit über 330 Milliarden Euro. Die Gesundheitsbranche wächst im Schnitt über 1% schneller als die gesamte deutsche Wirtschaft. Das noch sehr analoge Gesundheitssystem hierzulande hat andere Folgen. Also im Grunde steht über allem eine Erhöhung der Versorgungsqualität, sagt Wolfgang Greiner, Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bielefeld. Das Wohl der Patienten leide, wenn Hausärzte nicht rechtzeitig erfahren, was der Facharzt macht, die Reha nicht weiß, was die Klinik tut. Das können Sie alles nur digital hinbekommen. Wenn Sie das weiterhin mit Papier, Telefonanrufen und Faxen machen, dann bleiben wir in diesen Verzögerungen stecken, die wir heute im Grunde in Deutschland vielfach feststellen müssen. Ich bin Sabine Mensching, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Fachärztin für Anästhesie, selbstständig niedergelassen seit 4 Jahren. Sabine Mensching betreibt eine Hausarztpraxis im Berliner Süden. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich Briefe. Ja, also was sagst du da auch? Arztbriefe kommen alle per Post. Also die Praxen untereinander oder die Krankenhäuser mit den Praxen kommunizieren über Briefe. Briefe, die kommen per Post oder gegebenenfalls per Fax. Also zunächst mal muss man sagen, dass die Voraussetzungen nicht schlecht sind. Der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner. Wir haben ja im Grunde genommen eine Digitalisierung aller wichtigen Daten in Deutschland schon mehr oder weniger umgesetzt. Wir haben kaum noch Papier, weil als ich begonnen habe, habe ich gesagt, ich möchte es eingescannt haben, ich möchte Papier rausschmeißen, weil du musst das alles lagern und dann musst du es 10 Jahre aufheben. Und darum haben wir es alles im Computer, alle Befunde, alles, was die Patienten mitbringen, alles, was in anderen Praxen im Krankenhaus erhoben wird, wird bei uns eingescannt und der Patient bekommt es wieder mit. Das Papier, das heben wir nicht auf. Wir haben überall Inseln, wo solche Daten existieren. In der einzelnen Arztpraxis, in den meisten Krankenhäusern, in den Krankenkassen sowieso. Das heißt, die Daten liegen schon im entsprechenden Umfang, wie man sie sich wünschen würde, im großen Umfang vor. Jetzt ist die Frage, wie bringt man die zusammen? So, ich habe hier einen Brief von meiner Krankenkasse bekommen, Freischaltcode. Ich soll mich jetzt endlich einloggen können, um die kompletten Dienste nutzen zu können. Meine Krankenkasse hat eine Smartphone-App. Doch auch hier ist nur ein Bruchteil meiner medizinischen Informationen zu finden. Hier sehen Sie Ihre Medikamente sowie Verband und Hilfsmittel, die Sie bis vor 8 Wochen mit einem Kassenrezept über eine Apotheke bezogen haben. Ah ja, interessant. Na gut, aber das sind jetzt alle Medikamente seit 2011. Für alle Teilaspekte gibt es IT-Systeme. Also wir haben eigentlich überhaupt kein Defizit an der Stelle, nur sie passen alle nicht zusammen. Sagt Carsten Knöppler von der Agentur F-Beta. Er berät Unternehmen in Fragen der Digitalisierung, vor allem aus der Gesundheitsbranche, darunter viele Krankenkassen. Zumindest wachsen die einzelnen Teile des deutschen Gesundheitssystems erst allmählich zusammen. Besonders viele Projekte zur Vernetzung von Hausarzt, Facharzt, Patient und Klinik laufen im Bereich der Telemedizin. Telemedizin meint Behandlung, Beratung, Überwachung per Datenleitung. Das Klinikum Oldenburg zum Beispiel versorgt Mitarbeiter auf Offshore-Windparks aus der Ferne. Guten Tag, Herr Wanse. So sieht's aus. Doch die Betreuung per Datenleitung könnte auch in Großstädten Leben retten und Milliarden sparen. Mein Name ist Renate Hadel, ich werde 81 Jahre und bin Berlinerin, habe eine große Tochter und einen Enkelsohn und Urenkel und war sehr krank, weil ich einen sehr großen Herzfehler hatte. Mir mussten 2 Herzklappen ausgetauscht werden. 10 Stunden hat die Operation gedauert. Es folgten Monate in Krankenhäusern und Kurkliniken. Als die 80-jährige Renate Hadel kürzlich in ihre kleine Wohnung im Norden Berlins zurückkehrte, galt sie als Risikofall. Denn wenn Menschen mit Herzschwäche aus der Klinik kommen, ist die Gefahr groß, dass sie gleich wieder ins Krankenhaus müssen. Weil der Zustand sich verschlechtert, weil EKG und Sauerstoffgehalt im Blut zu selten gemessen, Probleme zu spät erkannt werden. Deswegen vermittelte ihre letzte Kurärztin Renate Hadel in ein großes Forschungsprojekt. Ärzte an der Berliner Charité untersuchen, ob sie Patienten aus der Ferne per Telemedizin so gut betreuen können, als würden diese laufend zum Arzt gehen. Das ist die Station, das ist die Waage. Renate Hadel geht in ihr Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch neben ihrem Bett steht die Technik, mit der sie sich jeden Morgen zwischen 7 und 10 Uhr vermisst. Den Herzfrequenzmesser muss sie sich nur auf die Brust drücken. Ein Fingerclip für den Blutsauerstoff, ein Blutdruckmessgerät. Auf dem Teppich steht eine Waage auf 50 Gramm genau. Sie registriert jedes Glas Wasser, das Frau Hadel trinkt. Außerdem muss Frau Hadel auf einem Tablet antippen, wie es ihr geht, wie Schulnoten. 1 sehr gut, 6 sehr schlecht. Alle Messwerte werden sofort per Mobilfunk an das Berliner Universitätsklinikum Charité übermittelt. Für mich selber ist der Effekt, dass ich mich so sicher fühle. Ja? Denn man hat ja immer ein unduftes Gefühl, dass man wieder mal irgendwie eine Schwierigkeit hat. Und merke ich ja, also kann ja nicht sein, wenn alles okay ist und wenn was wäre, würden die sofort sich melden. Ja? Man hat ja doch immer Angst, dass noch mal irgendwas kommen könnte. Und dadurch fühle ich mich sehr gut überwacht. Denn alle Anrufe und alle Messwerte von Renate Hadel landen sofort auf den Bildschirmen von 4 Pflegern in einem Raum der Charité in Berlin-Mitte, die auch telefonisch in engem Kontakt mit den Patienten stehen. Na, und wie schätzen Sie denn sonst die Lage dort ein? Wie sehen denn seine Beine aus? Sind die Beine eher schlank? Perfekt, prima. Und ja, genau, das ist ja immer das Entscheidende, worum es geht, ne, mit der Wassereinlagerung. Und was macht denn die Luft bei ihm? Die Kurzatmigkeit, wie ist denn das da aktuell? Also die Patienten können ja rund um die Uhr messen. Deswegen ist auch rund um die Uhr immer jemand hier, der sich die Werte anguckt. Also wenn sie nachts um 11 Blutdruck messen, wird der auch um 11 angeguckt. Oliver Deckwart ist Krankenpfleger und leitet das 4-köpfige Team im Zentrum. Auf seinem Bildschirm kann er die elektronischen Akten aller Patienten aufrufen, die am Telemedizinprogramm teilnehmen. Insgesamt sind das 750 aus ganz Deutschland, Menschen mit Herzschwäche vom Saarland bis nach Rostock. Der Computer meldet sich von allein, wenn kritische Messwerte von Patienten eingehen. Die meisten Patienten messen zwischen 7 und 10 Uhr morgens. Deswegen ist für uns jetzt gerade auch so die Hauptstoßzeit, wo wir hier uns halt alle Werte angucken von allen Patienten, die jetzt messen. Beurteilen das, entscheiden zusammen und entscheiden auch im Team irgendwie, was ist da jetzt Handlungsbedarf, müssen wir den anrufen oder was braucht der eine Wassertablette mehr oder rufen wir den Hausarzt an oder wie wollen wir jetzt hier vorgehen? Dieses Forschungsprojekt ist das Baby von Professor Friedrich Köhler. Professor Köhler hat das Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin an der Charité aufgebaut. Anlass war die Volkskrankheit Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz ist quasi gemeinsame Endstrecke verschiedener Herzerkrankungen. Es beschreibt einfach nur die Unfähigkeit, dass das Herz nicht in der Lage ist, ausreichend Blut zu pumpen. Und da gibt es ein sehr einfaches Kriterium, wie viele Treppen kann man steigen. Heute leiden 1,2 Millionen Menschen in Deutschland an solchen Herzschwächen. Tendenz steigend. Gleichzeitig leben die Patienten immer länger. Weil noch dazu die ersten Symptome von Laien nicht zu erkennen sind und also oft nicht behandelt werden, werden immer mehr Herzschwächepatienten in Krankenhäuser eingeliefert. In Deutschland sind das 1.000 Patienten pro Tag. Über 400.000 jedes Jahr. Das kostet fast 4 Milliarden Euro pro Jahr und ist für die betroffenen Patienten unangenehm, weil sie oft viel lieber zu Hause bleiben würden. Aber mit der Telemedizin haben wir jetzt jeden Tag Daten vom Patienten und dann sagen, okay, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Denn die Krankheit zeigt sich zuerst in den vielen Messwerten. Ärzte können sehr früh gegensteuern. Und damit kann man schätzungsweise so 25-30% der Hospitalisierungen vermeiden. Und das ist bei der Zahl von 400.000 Hospitalisierungen natürlich schon eine große Rolle. Deswegen haben Steuerzahler und Industrie auch 22 Millionen Euro für sein Telemedizin-Projekt ausgegeben, sagt Köhler. Das Projekt habe aber noch ein weiteres Ziel. Die medizinische Fernmitbetreuung soll auch gegen den Ärztemangel auf dem Land helfen. Weil in vielen Gegenden Hausärzte zu weit entfernt sind und Fachärzte ganz fehlen, gelte heute: Ich sterbe früher, weil ich im falschen Platz wohne. Per Telemedizin könnten Patienten auf dem Land überwacht und in enger Absprache mit dem Hausarzt behandelt werden. Bereits seit einem Jahr können niedergelassene Ärzte diese Videosprechstunde abrechnen und somit ihren entfernten Patienten eine unkompliziertere Nachbehandlung ermöglichen. Das heißt, Hausarzt bis Telemedizin zugespitzt auf dem Land ist nicht unterlegen der normalen Regelversorgung in der Metropole. Das ist unsere Hypothese. Ob seine Forschungen das bestätigen, will Köhler in diesem Jahr bekannt geben. Doch klar ist schon jetzt, Telemedizin ist kein Allheilmittel, hilft nicht bei allen Krankheiten. Auch müssen Hausärzte und Kardiologen an Bord sein. Köhler hat über 300 Ärzte besucht und wollte sie für sein Projekt gewinnen. Ein Drittel sagt, finde ich super, mache ich sofort mit. Ein Drittel sagt, warte erst mal ab, kommen Sie wieder, wenn Sie. Und ein Drittel sagt, raus. Raus. Es ist ja die Frage, wer soll eigentlich diese Daten überwachen und warum sollte er das tun? Wolfgang Greiner, der Gesundheitsökonom aus Bielefeld, hat viele solcher telemedizinischen Projekte untersucht. Es sei noch nicht erforscht, bei welchen Problemen die Fernüberwachung von Patienten wirklich hilft. Klar sei aber, Ärzte brauchen einen Anreiz, mitzumachen. Also ein Hausarzt, der morgens um meinetwegen 8 Uhr die Praxis öffnet und dann abends um 8 Uhr sie wieder verlässt, der muss erstmal überzeugt werden, dass er sich zwischendurch auch nochmal die Zeit nimmt, dann diese Daten, die jeden Tag dann bei ihm gegebenenfalls eintreffen von seinen Patienten, nochmal nachschaut. Er wird nach einer Weile, wenn das eine sinnvolle Anwendung ist, den Vorteil erkennen. Aber auch dann ist natürlich die Frage, in welcher Form er dafür honoriert wird. Ja, hallo, Philipp Banse ist hier. Ich hatte heute Vormittag schon mal angerufen. Es geht um diese Patientenakte von mir und den Antibiotika-Einsatz. Sie hätten gesagt, 14:30 Uhr, das habe ich nicht geschafft, weil der Termin sich ein bisschen gezogen hat. Aber vielleicht können wir das morgen Vormittag noch klären. Vielleicht können Sie auch anrufen. Vielleicht geht das ja auch. Philipp Banse. Danke nochmal. Tschüss. Anrufbeantworter. Wenn man Patienteninformationen, Patientenakten anfordern will, soll man ein Fax schicken. Wäre es nicht praktisch, wenn all diese Informationen bei mir wären? Rezepte, Arztbriefe, Diagnosen, Abrechnungen, Therapiepläne, Röntgenbilder, Medikationen. In einer App, schön übersichtlich sortiert, jederzeit griffbereit und ich könnte von Fall zu Fall entscheiden, wer Zugriff bekommt. Hausarzt, mein Facharzt, der Apotheker. Diese Idee ist mindestens 10 Jahre alt und heißt digitale Gesundheitsakte. Der Krankenkassenberater Carsten Knöppler. Wenn ich also 70 bin und 4 Erkrankungen gleichzeitig habe, wenn ich Diabetes, Übergewicht parallel habe und auch schon bettlägerig werde oder eine Altersdepression habe, dann ist es total wichtig, dass die verschiedenen, die an diesem Patienten zusammenwirken in der Versorgung, die verschiedenen Akteure, einen gemeinsamen Wissensstand haben und den auch aktuell, tagesaktuell haben. Und da ist das Potenzial der Akte im Grunde genommen. Das ist richtig, weil was die Medikation betrifft, da ist schon auch eine bessere Vernetzung zwischen den Praxen ganz sicher sinnvoll. Die Berliner Hausärztin Sabine Mensching hat viele ältere Patienten. Die besuchen oft auch noch Fachärzte, die wiederum eine ganze Reihe verschiedener Medikamente verschreiben. Will Hausärztin Mensching ihrerseits ein neues Medikament verschreiben, muss sie wissen, was ihre Patienten noch so schlucken. Sonst kann es üble Nebenwirkungen geben. Viele Patienten wissen nicht, was sie nehmen. Wenn die gefragt werden, was nehmen sie ein? Ja, da ist die kleine Rosane, die ich da noch nehme. Aber eigentlich wissen sie es nicht. Und das ist der einzige Weg für dich rauszufinden, was die so nehmen? Wenn ich die frage, ja. Also es gibt inzwischen Medikationspläne, die müssen eigentlich immer gedruckt werden. Das liegt aber meistens in der Hand der Hausärzte. Wenn der Patient den Plan nicht mit hat, weiß der Orthopäde nicht, was er nimmt. Das lässt sich bestimmt verbessern, das ist richtig. Ein weiteres Argument für eine digitale Gesundheitsakte: Doppeluntersuchungen. Unnötige Mehrfachuntersuchungen kosten pro Jahr bis zu 16 Milliarden Euro, schätzen Forscher. Außerdem sind sie für die Patienten ein unnötiges Risiko. Hausärztin Mensching. Es werden so viele Röntgenbilder nochmal gemacht, weil man den Befund halt nicht hat. Oder wenn es in einem anderen Haus gemacht ist, dann gibt es einen schriftlichen Befund, aber nicht das Bild selber. Das heißt, man macht es nochmal, um das wirklich als Bild zu sehen. Der schriftliche Befund reicht dann nicht. Ich gebe mal hier meine Gesundheitskarte. Auf dieser Karte sollte eigentlich längst so eine Gesundheitsakte gespeichert sein. Dieser Plan ist seit mindestens 10 Jahren auf der politischen Agenda und sollte längst Wirklichkeit sein. Zwar haben heute Millionen Versicherte eine elektronische Gesundheitskarte im Portemonnaie. Sie wurde über 11 Jahre lang entwickelt und hat über 2 Milliarden Euro gekostet. Aber eine Gesundheitsakte sucht man auf der Karte bis heute vergebens. Im Moment sieht man ausschließlich den Vor- und Nachnamen des Patienten, man sieht das Geburtsdatum, das Geschlecht, den Wohnort, und Land, Deutschland. Und das war's. Das war's. Mehr sehen wir im Moment nicht. Der Bund der Steuerzahler listet die elektronische Gesundheitskarte in seinem Schwarzbuch als skandalöses Beispiel. Die verwendete Technik sei nach 11 Jahren Entwicklung veraltet. Patienten hätten immer noch keine Hoheit über ihre eigenen Daten. Gescheitert ist das, glaube ich, letztlich bisher jedenfalls daran, dass es eine ganze Reihe von Spielern im Gesundheitswesen gibt, die im Grunde genommen für sich eher keine großen Vorteile aus der Digitalisierung kurzfristig sehen, sagt der Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner aus Bielefeld. Wenn es wirklich Nutzen haben soll, dann müssen da 200.000 Leistungserbringer in Deutschland angekoppelt sein. Es muss automatisch befüllt werden. Nur dazu muss ich den Wunsch bei allen schaffen, das auch zu nutzen. Bei jedem einzelnen Arzt in Deutschland oder jeder einzelnen Apotheke und jedem einzelnen Klinik, sagt der Krankenkassenberater Carsten Knöppler. Ich glaube, die Politik war in Deutschland eher nicht mutig genug, sozusagen da eine klare Vorgabe zu machen. Den Mut muss man haben. Also dafür braucht man einen Plan, eine Strategie sozusagen, an der sich dann die Gesetzgebung quasi daran orientieren kann. Und die besteht in Deutschland nicht. Stattdessen überließ die Politik dieses Jahrhundertvorhaben Gesundheitskarte der Gematik, einer Firma mit Sitz in Berlin, an der alle wesentlichen Lobbygruppen des Gesundheitssystems beteiligt sind. Krankenhäuser, Apotheker, Krankenkassen, Ärzte. Und die sind alle mit am Tisch. Also man hat versucht, wirklich anders als zum Beispiel in Österreich, von vornherein die Ärzte in entscheidender Position hier mit einzubauen. Und das hat sich, muss man heute sagen, im Grunde genommen nicht bewährt. Es gab lange Verhandlungen darum, quasi Daten nicht preiszugeben. Das hat die Ärzteschaft lange geschafft, das zu verhindern sozusagen, um eben keine Transparenz bieten zu können. Sagt der Krankenkassenberater Carsten Knöppler. Die Ärztelobbyisten hätten Angst gehabt, dass ihre Abrechnungen transparent werden, Behandlungen für alle nachvollziehbarer werden und Behandlungsfehler auffliegen, wenn alle Daten automatisch in einer Gesundheitsakte landen. Es hing ganz lange und es ging nicht voran und jetzt ist es ganz plötzlich. Das geht auf einmal zu schnell. Es wirkt so ein bisschen wie mit der heißen Nadel gestrickt. Die Hausärztin Sabine Mensching registriert, dass die Bundesregierung vor 2 Jahren ein E-Health-Gesetz verabschiedet hat und nun Druck macht, die Branche gezwungen hat, wenigstens eine Art Gesundheitsakte Light einzuführen. Also ab Mitte des Jahres sollen die medizinischen Notfalldaten kommen, bis zum Ende des Jahres ein Medikationsplan. Um im Notfall etwa die Blutgruppe eines Patienten aus dessen Gesundheitskarte auslesen zu können oder verschriebene Medikamente auf die Karte schreiben zu können, muss Hausärztin Mensching für einige tausend Euro neue Geräte anschaffen. Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser sollen an eine neue Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden, eine Art medizinisches Datennetz also. Und warum machen die Ärzte jetzt mit? Die Praxen kriegen eine Bezuschussung, die läuft seit Sommer 2017. Da gab es noch überhaupt keine Geräte. Und diese Bezuschussung, die die Praxen bekommen, ist abgestaffelt. Jedes Quartal wird es ein bisschen weniger. So dass man doch sehr, sehr auch forciert wird, es jetzt möglichst rasch zu machen. Aber wenn kaum Anbieter da sind, dann funktioniert es auch nicht so gut. Und wenn die Ärzte die neue Technik nicht rechtzeitig kaufen und einbauen, bekommen sie 1% weniger Honorar. Das wirkt. Es bewegt sich was, ja, weil jetzt soll es bewegt werden. Es ist jetzt vorgegeben im Prinzip und dadurch ist der Stein wird jetzt sehr ins Rollen gebracht. Nächstes Jahr sollen Patienten auch mit ihrer Gesundheitskarte auf eine elektronische Akte zugreifen können. Doch viele sind skeptisch, ob das klappt. Wie sicher werden diese sensiblen Patientendaten sein? Alles soll bequem und dennoch vertraulich sein. In der IT oft ein schwer aufzulösender Widerspruch. Nach 15 Jahren fruchtloser Diskussion und vielen versenkten Milliarden ist noch immer keine vollständige, automatisch befüllte Gesundheitsakte in Sicht. Dabei sind die Patientendaten der Rohstoff für eine ganze Reihe neuer Dienstleistungen und ein Milliardenmarkt. Krankenkassenberater Carsten Knöppler. Und jetzt kommen eher private Initiativen, einzelne Akteure, die natürlich da reinströmen und alle fragen sich jetzt, machen Google und Apple das Rennen mit ihren Angeboten, die aber internationale Angebote sind, oder macht das Rennen auf der anderen Seite eine große Krankenkasse oder mehrere große Krankenkassen oder tatsächlich dann doch die Gematik? Also das ist so ein bisschen die Frage an der Stelle. In Österreich hat der Staat die Krankenkassen zum Herrscher über die Gesundheitsakte gemacht. Und auch in Deutschland versuchen große Krankenkassen, eine eigene Gesundheitsakte zu entwickeln und zum Standard zu machen. Und dann haben wir in einigen Jahren die Notfallakte der Gematik, die Gesundheitsakte der Technikerkrankenkasse und die Gesundheitsakte der AOK, die alle möglicherweise nach unterschiedlichen Standards mit unterschiedlichen Daten befüllt werden. Kann gut gehen, muss aber nicht. So, also ich mache hier die App schon mal auf. Du siehst hier, wir haben das als eine Art Tagebuch erstmal angelegt. In dem Tagebuch werden unterschiedliche Faktoren festgehalten, zum Beispiel auch Wetterfaktoren. Momentan sind das 3 Stück, also Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Aber neben dem Wetter hast du eben auch unterschiedliche Tagebuchfaktoren, die jetzt eben für Migräne wichtig sind. Stefan Greiner sitzt in einem Fabrikgebäude in Berlin-Kreuzberg und führt die App vor, die seine Firma M-Sense entwickelt, mitfinanziert vom Innovationsfonds der Deutschen Krankenkassen. Unser Ziel ist, die Migräneattacken zu reduzieren über die Methoden, die wir in der App zur Verfügung stellen. In der App können Migränepatienten Faktoren festhalten, die ihre Migräne beeinflussen könnten. Basierend auf diesen Angaben schlägt die App auch Therapien vor. Über Standardfragen will die App auch schon verschiedene Kopfschmerzarten diagnostizieren. Ist es jetzt eine Migräneattacke? Ist es ein Spannungskopfschmerz? Ist es nochmal ein anderer Kopfschmerz? Ja. Also wir können schon automatisiert feststellen, was für eine Kopfschmerzart dort eigentlich vorliegt, über bestimmte standardisierte Abfragen, die wir dort in der App stellen. Das sind alles Vordiagnosen. Ne? Das bereiten wir auch spezifisch für den Arzt auf. Es gibt hier dann einen PDF-Report, den ich erzeugen kann, auch den ich dann direkt in die Arztpraxis auch schicken kann, direkt ins Softwaresystem von dem Arzt. Sehr viel Vorarbeit kann eigentlich digital gemacht werden, dass wirklich auch vom Gesundheitssystem insgesamt einfach eine Entlastung stattfindet. Also Monitoring ist, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll. Und es ist sicher auch sinnvoll, dass der Patient sich selber mit darum kümmert und dass er sich selber auch dabei selber beobachtet und das einträgt. Ich glaube, wenn eine App anfängt, es vorzusortieren, das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich, weil du damit natürlich schon eine Richtung gibst, die ich vielleicht anders bewerten würde. Sagt die Hausärztin Sabine Mensching. Auch in Kliniken gibt es immer mehr Entscheidungsunterstützungssysteme, Maschinen also, die durch Daten lernen und dem Arzt Diagnosen vorschlagen. Ich glaube, ich finde es nicht so sinnvoll, wenn die Elektronik es schon irgendwie eingruppiert, klassifiziert, diagnostiziert. Da braucht man irgendwann die Ärzte nicht mehr. Nicht ganz, sagt der App-Entwickler Stefan Greiner. Die Rolle des Arztes ändere sich. Er könne sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dieses Jahr noch beginne eine umfangreiche klinische Studie, sagt der MSense-Gründer Greiner, mit der Berliner Uniklinik Charité, Kopfschmerzkliniken und 3 Krankenkassen. Es geht wirklich um einen klinischen Wirknachweis. Eigentlich natürlich auch so ähnlich, wie das jedes Pharmaprodukt im Prinzip auch irgendwo nachweisen muss, dass es wirklich wirkt. Ne? Und das ist das Ziel der Studie. Das ist der nächste große Baustein eines digitalisierten Gesundheitssystems, die App auf Rezept. Diese klinische Studie ist wirklich auch mit dem Ziel, dass wir später in die Regelversorgung kommen. Heißt also, dass MSense, der Premium-Part, die Therapiebegleitung, langfristig auch komplett von allen Krankenkassen dann übernommen wird. Smartphone-Apps informieren, sortieren, diagnostizieren und therapieren. Alles in der Hand des Patienten. Ein besser informierter und vorbereiteter Patient, das soll auch Geld sparen, sagt Unternehmensberater Carsten Knöppler. Das Gesundheitshandeln des Patienten rückt jetzt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Die Menschen haben mehr Interesse, sich auch selber zu kümmern als früher. Sie sind informierter. In der Politik wird meistens gesagt, wir müssen die Patienten mündig machen. Was übersehen wird, ist, dass wir versäumen, die Ärzte mündig zu machen. Damit meine ich jetzt risikokompetent. Gerd Gigerenzer ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und Chef des Harding-Zentrums für Risikokompetenz. Gigerenzers These ist, wenn Gesundheitsakten, Apps und Algorithmen die Patienten mündiger machen sollen, wenn sie selber entscheiden sollen, ob eine Untersuchung oder eine Operation nötig ist, dann müssen Patienten mit Wahrscheinlichkeiten hantieren können. Sie müssen Risiken korrekt einschätzen können. Können sie aber nicht, sagt Gigerenzer. Weder Patienten noch Ärzte. Gigerenzer hat die Medizinabsolventen der Charité getestet. Können sie mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten richtig umgehen? In der Medizin ist so gut wie alles Ergebnis ein statistisches. Bei Gigerenzers Test fiel die Hälfte der Mediziner durch. Das bedeutet, dass diese zukünftigen Ärzte einen wissenschaftlichen Artikel nicht verstehen, weil sie die Konzepte nicht verstehen und statistisches Denken nicht können. Und das gelte erst recht für die ach so mündigen Patienten mit ihren Apps. Was heißt das denn in der Praxis? Sollen wir alle Digitalisierung auf Pause drücken und alle Apps auf Pause drücken, bis alle Bundesbürger einen Test ablegen und ihre Quellenkritik, ihre medizinische Informationsfähigkeit belegen? Nun, so könnte man das sagen. Wir müssen halt mal die Menschen kompetent zu machen und nicht nur Geld in die Industrie stecken. Das heißt, bevor wir die Früchte von Digitalisierung einsammeln können, müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen. Und diese Einsicht fehlt. Ja, schönen guten Tag, Philipp Banse ist hier. Ich hatte vor 2 Wochen mal angerufen, letzte Woche mal angerufen und jetzt versuche ich es nochmal. Es geht um die Krankenakte von mir und die Informationen über die Antibiotika. Würde mich da immer noch über einen Rückruf freuen. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Super. Vielen Dank. Tschüss. Der deutsche Patient, Potenziale des kaum digitalisierten Gesundheitssystems, ein Feature von Philipp Banse. Technik Andreas Narr, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Sprecher, der Autor, Redaktion Carsten Burtke.